Römer geht nach Hause, eure Sklaven machen jetzt eine lebenslange Pause. Römer geht nach Hause. Römer geht nach Hause, eure Sklaven machen jetzt eine lebenslange Pause. Römer geht nach Hause. Kennst du noch den Mann Julius Caesar? Er kam mit seinem Heer und griff an unser Land Germania. Er tötete die Männer, vergewaltigte unsere Frauen und er raubte unsere Kinder, um sein Imperium zu bauen. Ich erinnere noch die Tage, als Frieden in den Dörfern war. Auf den Feldern wuchs der Mar und durch die Wälder rauscht Wotan. Doch aus dem Süden kamen sie mit Schwert und Speer, uns unser Hab und Gut zu rauben, bis unsere Hände waren leer. Oh, Römer geht nach Hause, eure Sklaven machen jetzt eine lebenslange Pause. Römer geht nach Hause. Römer geht nach Hause, eure Sklaven machen jetzt eine lebenslange Pause. Römer geht nach Hause. Die Sklaventreiber regieren bis heute unser Land. Sie befinden sich in Unternehmensspitzen. Sie sind es, die in den Parlamenten sitzen. Und das deutsche Volk hat sich zerstritten und zerrannt. Tausend Lügen über die Vergangenheit trennt die Menschen durch kleine Streitereien. Doch wir sind und bleiben ein Volk von ungeheurer Kraft. Und der Zorn in unseren Herzen wächst umso mehr, man uns verarscht. Ich verspreche, der Tag wird kommen, an dem die Lügen alle fallen. Und dann bleibt nur Gottes Gnade, die Lügner vom Tod zu bewahren. Oh, Römer geht nach Hause, eure Sklaven machen jetzt eine lebenslange Pause. Römer geht nach Hause. Römer geht nach Hause. Eure Sklaven machen jetzt eine lebenslange Pause. Römer geht nach Hause. Weißt du schon, dass die BRD kein Staat ist und dass wir alle nur Firmenpersonal sind? Ist dir klar, dass das Finanzsystem krepieren wird, weil weniger Geld draußen ist, als Schulden zu zahlen sind? All die Unterdrücker, Feuer auf sie! All die Mittelläufer profitieren von ihnen, von denen, die uns ausbeuten, ja, sie kooperieren mit dem Teufel selbst und wollen immer noch nicht kapieren, dass die Zeit da ist, in der jeder bekommt, was er verdient. Und obwohl es anders aussah, das Gute gewinnt. Ich fordere euch auf, für Gerechtigkeit aufzustehen, denn wer tatenlos abwartet, der wird untergehen. Yeah. Römer geht nach Hause, eure Sklaven machen jetzt eine lebenslange Pause. Römer geht nach Hause. Römer geht nach Hause, eure Sklaven machen jetzt eine lebenslange Pause. Würmer gehen nach Hause.